Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. Hier tritt ein Konflikt zutage, den man nicht einfach ignorieren kann. Es geht um die Frage, ob Naturschutz mit oder ohne Beteiligung von Menschen stattfinden soll. Ein Streit, der immer wieder heftig geführt wird. Die einen plädieren für die unberührte Natur und den Erhalt der Wildnis, ganz im Sinne des Yosemite Parks, weil der Schutz dann am wirksamsten sei. Sie erachten den Menschen gewissermaßen als Störfaktor oder gar etwas Böses. Das ist ein negativ anthropozentrischer Ansatz, bei dem die Natur idealisiert wird. John Muir schätzte an der Natur ihre transzendentale Bedeutung. Auch in der deutschen Tradition findet man diesen Ansatz. Der Mensch spielt darin bestenfalls eine untergeordnete, im Idealfall gar keine Rolle. Vielmehr entspricht die Natur genau der Definition, die der Duden vorgibt. Natur ist alles, was an organischen und anorganischen Erscheinungen ohne Zutun des Menschen existiert oder sich entwickelt. Den ersten Naturschutzgebieten lag ziemlich genau diese Vorstellung zugrunde. Man nimmt ein besonders biodiversitätsreiches Gebiet und baut praktisch oder symbolisch einen Zaun darum herum. Drinnen kann sich die Natur frei entfalten. Berührungen mit Menschen sind nur punktuell gestattet und am besten trenne man beide weitestgehend voneinander. Dieses Verständnis gilt heute als veraltet. Manche sprechen daher auch von Fortress Conservation, von einer Festungs- oder Trutzburgenmentalität im Naturschutz, bei der, überspitzt ausgedrückt, alles Menschliche nur unter strengen Auflagen Zutritt erhält. Bis an die Zähne bewaffnete Milizen oder Paramilitärs verteidigen die Natur in den Parks, zur Not mit gewalttätigen und fragwürdigen Methoden. Sie vertreiben Einheimische, wenden Gewalt an und begehen dabei zum Teil auch ernsthafte Menschenrechtsverletzungen. Nichtregierungsorganisationen wie Survival International oder BuzzFeed erheben immer wieder schwere Vorwürfe zu solchen Vorfällen. So zum Beispiel im Kongo-Becken.